Die Teilnehmer am 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas legten am 22. Oktober an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkorb und die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.